An den Häusern war Stuck, an den Häusern war Zeit. Sie reihten sich zu einer langen Bahn. Sie drängten sich dicht und die Mitte blieb breit. Da konnte der Untergrund oben fahren. Ein Untergrund gelb wie die Deutsche Post. So ist der Untergrund, der uns gefällt. So bieder, so sinnig, so erschrocken im Frost. So gänzlich verschieden den Metros der Welt. Da hab ich gewohnt, das hab ich verlassen. Das konnte ich nie und immer fassen. Jetzt wohne ich vereinzelt im kleinen Haus. Wie ein Verräter, das Spiel ist aus. Sehnsucht nach der Schönhauser, Sehnsucht nach der Menge, Sehnsucht nach dem Alten, Sehnsucht nach der Enge, Sehnsucht nach dem Unfassbaren, Sehnsucht nach den Spielen, Angst vor dem Endgültigen, den erreichten Zielen, Angst vor dem Endgültigen. In den Leuten war Lust, in den Leuten war Frust. Sie nüllten sich voll und umarmten sich. Sie trotzten dem Winter und flohen im August. Die Hitze der Steine ertrugen sie nicht. Die Fußballfans pissten die Hausfluren nass. Die Hausfrauen verwischten den scharfen Geruch. In Treppenhäusern roch es nach Gas, im Café ging eine Liebe zu Bruch. Da hab ich gewohnt, da hab ich gelitten, mal krank, mal allein, mal in aller Mitten. Mal in der Schlange vom Café Nord, mit Heimatgefühlen und dennoch fort. Sehnsucht nach der Schönhauser, Sehnsucht nach der Menge. Sehnsucht nach dem Alten, Sehnsucht nach der Enge, Sehnsucht nach dem Unfassbaren, Sehnsucht nach den Spielen, Angst vor dem Endgültigen, den erreichten Zielen, Angst vor dem Endgültigen. Jener Tag war verschlossen von nassgrauem Blei. Der Möbelwagen stand hungrig vorm Haus. 5 Monate hatte ich das Kind im Leib. Für das Glück dieses Kindes zog ich da aus. Ich traute mich nicht zur Toilette vor Angst. In der Nacht starb nebenan eine Frau, während ich, was weiß ich weiß es nicht. Und keiner verstand mein krankes Gesicht. Da bin ich geflohen, die Allee im Rücken. Bin lieber gezogen aus freien Stücken. So frei, wie eben nur jemand ist, der gar nichts weiß und alles vergisst. Sehnsucht nach der Schönhauser, Sehnsucht nach der Menge, Sehnsucht nach dem Alten, Sehnsucht nach der Enge, Sehnsucht nach dem Unfassbaren, Sehnsucht nach der Liebe, Angst vor dem Endgültigen, Sehnsucht nach der Wiege, Angst vor dem Endgültigen.